Der stumme Mund von Alwyn McRae. Wenn ich das hier richtig sehe, müssen Sie nachher raus. Sally, hast du einen Augenblick für mich Zeit? Solange ich nicht von hier weg muss. Warum, wieso? Wenn ich die zwei Streithähne da unten auch nur eine Minute aus den Augen lasse. Gavin, leg das sofort weg. Aber sofort, hörst du? Ich sollte besser hinuntergehen und mich um die kleinen Racker kümmern. Die schlagen sich schon nicht tot. Ja. Leider nein. Was ist das? Was hast du da? Tja, was wie? Eine Zeichnung. Wovon? Ich denke, das sieht man doch. Was möchtest du wissen, ob ich sowas mag? Nein. Was hältst du davon? Wer zeichnet denn sowas? Das wollte ich eigentlich von dir wissen. Soll das heißen, du weißt es nicht? Natürlich weiß ich's. Warum dann so geheimnisvoll? Weil... Silly, sag einfach, was dein Eindruck ist. Also, eine Zeichnung von einem aus deiner Klasse? Ja. Aber von wem willst du mir nicht sagen? Eigentlich mehr eine Skizze als eine Zeichnung. Und was ist da für ein Unterschied? Kein großer, laut Lexikon. Aber eine Zeichnung, die ein Kind macht, ist für mich immer ein mehr oder weniger getreues Abbild von irgendetwas. Zum Beispiel von meinem Haus, meinem Hund, meinem Garten. Ja, und eine Skizze? Will eher eine Vorstellung zum Ausdruck bringen. Etwas andeuten. Und will das hier etwas andeuten? Mein Gott, hoffentlich nicht. Immerhin interessant. Erstaunlich viel Atmosphäre. Nicht wahr? Ja, so unheilschwanger. Bedrohlich. Ich mag's nicht sehr, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Na, mach dir keine Gedanken darüber. Ja, tu ich aber. Dann zeig's doch dem Psycho-Onkel. Sein Besuch ist in diesen Tagen ohnehin wieder mal fällig. Und haben Sie das getan, Mrs. Spencer? Nein, Inspektor. Es schien mir... Was weiß ich? Was hatte ich denn schon in der Hand? Aber Ihr Instinkt... Irgendetwas sagt Ihnen meine weibliche noch... Intuition, meinen Sie, ja? Ja, Die würden Sie nicht zitieren, Inspektor, wenn Sie je Lehrer gewesen wären, noch dazu in diesem Viertel. Schon nach der ersten Woche wächst Ihnen eine dicke Haut. Das ABC ist ja nur unsere Nebenaufgabe. Hauptamtlich geht es in den Vorschulklassen um Nasenputzen, Finger verbinden, Tränen trocknen, Schulbrote suchen. Es fiel Ihnen also nicht auf, dass er anders war? Nein, eigentlich nicht. Sie wussten aber von seiner Behinderung. Auch das nicht, nein. Lagen Ihnen denn keine Hinweise vor? Von wem? Bei den häuslichen Verhältnissen? Keine ärztlichen Befunde oder Atteste. Ja, die hätten mitgebracht werden müssen, aber sowas lässt sich ja leicht umgehen. Und unser Gesundheitsdienst ist keine Gestapo. Also wenn jemand sein Kind vernachlässigt... Geht's niemandem was an, richtig? Und wenn es krank ist und wenn es Bronchitis hat, Ohrenentzündung... Wird es vielleicht wieder gesund oder es behält einen chronischen Husten, ein geplatztes Trommelfell, ja... Deswegen schulärztliche Untersuchungen, Inspektor, damit man solche Kinder erkennt. Dann wussten Sie aber doch daher, dass er taub war. Nein. Er hat gefehlt. Ich meine, am Tag der Schularztvisite. Hat er oft gefehlt? Nicht öfter als andere auch. Ach, im ersten Quartal sind es immer viele, denen die Schule zu schaffen macht, Inspektor. Und Sie hatten nicht einmal den Verdacht, dass er diese Schwierigkeiten hatte? Die Schule hatte eben erst begonnen, Inspektor, für 23 Anfänger. Ich hätte mir beim besten Willen noch kein Bild machen können, welche von ihnen vor Angst oder welche vor Unterernährung lahm herumsaßen, welche wegen der fremden Umgebung oder welche wegen ihrer Würmer unruhig waren, welche kurzsichtig waren, welche mit ihren Fibeln nicht zurechtkamen, weil sie noch nie ein Buch gesehen hatten und welche nicht hörten, weil sie taub waren. Und stumm? Seinen Augen sah man das nicht an. Die waren immer lebendig und fragend. Deshalb kam ich nie auf den Gedanken, dass er vielleicht... Die Augen sind schließlich Teil des Gehirns, der einzig sichtbare Teil. Deswegen verraten sie auch so viel. Und was haben Ihnen seine verraten? Dass ich einen wachen, kleinen Fünfjährigen vor mir hatte, total vernachlässigt zwar, Vernachlässigt? Aber in welcher Beziehung? In jeder. Sein Gesundheitszustand, naja, als er kam, hatte er eine grauenhafte Erkältung. Was seine Schwerhörigkeit erklärt haben könnte. Ja, vielleicht. Tja. Und sonst? Alles, was ich sah, war ein aufgeweckter kleiner Junge, der eine laufende Nase und kein Schulbrot hatte. Ich habe ihn in die zweite Reihe gesetzt. Warum nicht ganz nach vorn? Er sollte sich nicht isoliert fühlen. Wo würden Sie denn gerne sitzen wollen, wenn Sie Angst haben? Hinten. Mit dem Rücken zur Wand. Ja, wo Sie dann nie mehr aus Ihrem Schneckenhaus hervorkriechen würden. Mittags habe ich ihm ein Brot und einen Apfel gegeben. Brot und einen Apfel. Dem Bild nach, das Sie mir gegeben haben, kann man sich nur wundern, dass er überhaupt zur Schule geschickt worden ist. Solche Eltern sehen uns als unbezahlte Babysitter an. Sehr praktisch für sie, die Schule, wenn man es sich recht überlegt. Und wie ist es dann weitergegangen? Wann haben Sie sich erstmals Gedanken über ihn gemacht? Ich meine, was war der Anlass? Seine Zeichnung. Es kam mir vor, als brächte er damit etwas zu Papier, was irgendeine Bedeutung hatte. Für ihn. Und dass sie eine Art Mitteilung sein sollten. Was sie in der Tat auch waren. Also, mal sehen. Wir haben ja insgesamt 5, die er Ihnen gegeben hat. Können Sie die in der Reihenfolge hinlegen, in der Sie die Blätter bekommen haben? Ja. Also, diese Zeichnung hier war die erste. Die hat er mir am Montag gegeben. Dann am Mittwoch diese beiden da, 2 und 3, auf einmal. Diese am Donnerstag und die am Freitag. Eine hübsche kleine Sammlung. Sie sagen, eine der Zeichnungen haben Sie einer Kollegin gezeigt. Welche? Die dritte. Und wie hat sie die gefunden? Erstaunlich. Und? Abstoßend. Würde ich auch sagen. Von den anderen Bildern haben Sie ja keine gezeigt. Nein. Warum nicht? Warum? Vielleicht hatte ich andere Dinge im Kopf. Wir haben ja auch so schon genug Probleme. Aber Sie haben dann etwas unternommen. Ja, das schon. Nebenbei ist Sally, die Kollegin, war auch 2 Tage nicht da, weil die Grippe umgeht. Ich musste am Dienstag ihre Klasse übernehmen und meine einer Kollegin überlassen. Die habe ich dann nachher gefragt und sie sagte, sie habe nichts Ungewöhnliches an dem Jungen bemerkt. Er hätte sich zwar nicht gerade aktiv am Unterricht beteiligt, aber sie habe das nicht weiter tragisch genommen, weil er die ganze Zeit sehr aufmerksam gewesen sei. Hätte sie nie aus den Augen gelassen und alles mitgemacht, was die anderen machten. Hat er ihr auch eine Zeichnung gegeben? Nein, ihr nicht. Aber er hat weiter gezeichnet. Klar, hier ist ja die Fortsetzung. Ja, die hat er mir dann auch gegeben. Wann? Am Mittwoch, als ich wieder in meine Klasse zurückkam. Deswegen brachte er die beiden Zeichnungen auf einmal, nehme ich an. Sie meinen, er hatte die beiden Blätter am Dienstag schon bei sich und dann für Sie aufgehoben. Jedenfalls sieht es so aus. Können Sie sich vorstellen, warum? Ach, ich glaube, er hat mich gemocht. Hatte Vertrauen zu mir. Der Apfel und das Brot. Er war nicht der Erste, den wir gefüttert haben. Hat eben gemerkt, dass ich ihn gerne hatte. Er war ja auch auf eine merkwürdige Art sehr anziehend. Was man von seinen Zeichnungen nicht sagen kann. Nein. Und vielleicht wollte ich sie deswegen nicht genauer ansehen. Also wirklich ansehen. Sie passten nicht zu ihm. Oder zu dem Bild, das sie sich von ihm machen wollten. Trotzdem, ich habe etwas unternommen, wie Sie wissen, Inspektor. Bob? Hast du mal eine Minute Zeit? Mitten im Kreuzworträtsel? Ich mach für dich weiter. Na schön. Versuch's. 10 waagrecht, 7 senkrecht. Was soll ich? Dir die Zeichnungen hier ansehen, in der Reihenfolge, in der ich sie hingelegt habe. Aber frag nichts, erzähl dir alles später. Nur sehr genau ansehen und mir dann sagen, was du davon hältst. Ob sie von Begabung zeugen? Nö, nicht in erster Linie. Okay. Ach du lieber Gott. Ja. 10 waagrecht und? 7 senkrecht, da hänge ich vor allem. 10 waagrecht ist Achilles. Paris war sein Schicksal. Ich sag's ja, nichts geht über humanistische Bildung. 2 senkrecht ist Verse, der schwache Punkt von 10 waagrecht. Hey, du sollst nicht gleich alles machen. Reicht's dir jetzt? Was? Ich tappe im Dunkeln. Habe ich jetzt lang genug studiert, meine ich. Sag mir, was du siehst. Ich sehe 3 Zeichnungen auf etwas merkwürdigem, leicht opalisierendem Papier. Sind die in der Schule entstanden? Nein. Tja, wenn du also mein Gutachten haben willst. Deine Analyse, bitte, ja? Dann stelle ich fest, erstens, das Papier stammt nicht aus der Schule. Es handelt sich um durchsichtige Bögen von etwa 23 cm im Quadrat, die aussehen wie das Papier, das Metzger benutzen. Dass sie unter deine Koteletts auf die Waage legen. Ein Punkt für dich könnte stimmen. Von Bedeutung? Allerdings. Mach weiter. Mach du weiter mit 7 senkrecht. Zweitens, es handelt sich um Zeichnungen mit Holzkohle. Wie kommt er zu Holzkohle? Wer? Wer immer das gezeichnet hat. Was bringt dich auf den Gedanken, dass es ein Junge ist? Das Motiv hier. Mädchen sind nicht so blutdürstig. Meinst du? Ist es ein Mädchen? Nein. Also, warum Holzkohle? Und woher hat er die? Ich weiß es nicht. Jedenfalls etwas seltsam. Das Ganze ist seltsam. Zu Hause gezeichnet auf Fleischerpapier mit Holzkohle. Und einer Intensität. Eben. Und mit Holzkohle zeichnet es sicher nicht gerade leicht. Holzkohle bricht und schmiert und schmutzt. Man möchte meinen, ein Kind würde lieber Filzstifte benutzen. Was siehst du auf diesen Bildern? Das erste hier, du hast ihn in dieser Reihenfolge bekommen. Ja. Ist irgendein Hinterhof. Zementboden, würde ich sagen. Hohe Ziegelmauer ringsum, überfließende Mülltonne ohne Deckel in der einen Ecke, in der Mitte. Was kann das sein? Wohl ein Baumstumpf. Und daneben? Eine Säge? Ja, vermutlich. Langes Rechteck jedenfalls mit grausamen Zähnen. Und das hier muss ein Beil sein. Ist es doch, bestimmt. Mit anderen Worten, der Baumstumpf ist ein Hackstock, oder? Mach weiter. Ein Hackstock, ja. Von einem Metzger. Das würde auch das Papier erklären. Ich glaube, 1 waagrecht ist Kreissäge. Was? Laut und schneidend. Ach ja. Bin drauf gekommen, als du Säge gesagt hast. Klar. Er hat vermutlich das alles gesehen, ohne gesehen zu werden. Was? All das wurde gezeichnet von einem höher gelegenen Fenster aus. Ja? Ja. Dein kleiner Zeichenkünstler hat also spioniert. Wieso? Ja. Kinder zeichnen entweder aus der Erinnerung, aus der Fantasie, wenn du willst, mein Haus. Unser Garten. Oder sie zeichnen, was sie vor sich sehen. Direkt vor sich, in Augenhöhe. Am Küchentisch sitzen, mit heraushängender Zunge. Oma beim Kartoffelschälen. Dein junger Mann aber hat sich an ein Fenster im ersten oder zweiten Stock gestellt. Vielleicht hatte Scher dich in dein Zimmer geheißen und mit der Vogelperspektive gekämpft. Warum hat er das getan? Warum hat er den Hof von oben gezeichnet, meine ich? Sag du es mir. Ein senkrechtes Vulkan. Um 7 senkrecht geht's. Ich tue ja, was ich kann. Die nächste Skizze, was ist auf der? Tja, mein Daddy, würde ich sagen. Furchterregend. Der gröbste Klotz, den man sich vorstellen kann und in der verrücktesten Aufmachung. Lange Hosen und über den Hosen ein langer Rock. Und was heißt das? Ein weißer Mantel vielleicht, ein Krankenwärter? Nein, wohl kaum. Es muss eine Schürze sein. Mary, das ist die Schürze eines Metzgers. Wenn du meinst, du bist der Rätselrater. Gut. Nehmen wir vorläufig mal an, eine Schürze. Jetzt ist also auch er im Hof. Und neben der Mülltonne sind rechteckige Tröge. Kästen? Kästen aufgestapelt. Und die Mülltonne liegt umgekippt in ihrer Ecke. Muss also inzwischen geleert worden sein. Ich folgere daraus, dass inzwischen ein Tag vergangen ist. Die Zeichnung und die dritte kamen zusammen. Also müssten das Bild von Daddy im Hof und das hier, ach du liebe Gott, hintereinander entstanden sein. Eines schönen Abends nach der Schule. Im Fernsehen war wohl nichts. Vielleicht haben Sie keinen Fernseher. Ja, aber die Nachbarn bestimmt. Ist da ein Einzelkind? Ja. Gesprächig? Nein. Die dritte Zeichnung, Bob. Die dritte Zeichnung zeigt mir, ohne meine Fantasie allzu sehr anstrengen zu müssen, Daddy mit einem Fleischerbeil. Und? Du willst es wohl ganz genau wissen, oder? Auch hier hat er sich wieder mit der Perspektive rumgeschlagen, der Bursche. Und mit Erfolg. Erstaunlich. Wie alt ist er? 5. Auch das ist wieder von oben gesehen. Vom Korridor im ersten Stock, von der Treppe her, durch eine Tür. Nein, eine Tür ist da nicht. Und rechts wie links ist alles nur zur Hälfte zu sehen. Der Rest bleibt offen. Da ist nur ein Halloween-Spültisch, ein Halloween-Herd. Mary, ein aus der Fantasie gezeichnetes Bild ist das nicht. Sonst hätte er einen ganzen Herd, einen ganzen Spültisch hingesetzt, oder? Okay. Prosaisch, wie ich bin, würde ich sagen, das hier ist wieder Daddy. In seinen Pranken hat er einen Beil, das er über sein kahles Haupt hebt. Und wenn die formlose Gestalt auf dem Boden das ist, was ich vermute, heißt das Bild, Daddy bringt gerade Mami um. Ich habe 7 senkrecht rausgekriegt, Gesichtsabdruck. Und? Totenmaske. Ihr Mann hat also allem Anschein nach die Zeichnungen ernst genommen. Er war auch der Erste, der sie sich wirklich angesehen hat, als Wissenschaftler. Wir konnten uns nur nicht einig werden, ob man die Bilder realistisch interpretieren sollte oder nicht. Übrigens, Sally hat mich auch nochmal angerufen, deswegen. Mary, ich wollte dir nur noch etwas sagen zu deinem kleinen Edgar Allen. Zu meinem kleinen Edgar Allen? Edgar Allen Poe. An den musste ich denken, als du mir das Bild gezeigt hast. Also hör zu. Vorhin hat uns ein Freund von John besucht. Ein Psychotherapeut, der sich viel mit Kindern beschäftigt. Ja? Ich habe ihm von der schrecklichen Zeichnung erzählt. Und wie begabt andererseits der Junge zu sein scheint. Er ist 5 Jahre alt, der kleine Kerl, und doch schon... Ja, was meint er? Es hat ihn sehr interessiert. Übrigens auch die Tatsache, dass du dir Gedanken machst. Er sagt, die Tendenz zur Darstellung des Grausamen, Makabren, in welcher Form auch immer, sei typisch für eine gewisse Entwicklungsstufe bei Kindern. Und je begabter sie sind, desto ausgesprochener. Sie schnappen etwas auf und nehmen es wörtlich. Ja, er hat uns von einem Kind erzählt, das seine Eltern in Angst und Schrecken versetzte, weil er ständig nach Hause kam mit Zeichnungen eines kleinen Jungen ohne Kopf. Ach. Ja, das heißt, er hatte auch den Kopf gezeichnet, doch der lag stets auf dem Boden, abgeschlagen, in einer großen Blutlache. Und immer hatte er "Ich" darunter geschrieben. Und dann stellte sich heraus, dass sein Vater voller Wut über irgendeine Ungezogenheit einmal gedroht hatte, ihn einen Kopf kürzer zu machen. Naja. Das hatte der Kleine wörtlich genommen. Ja, Sally, schon. Aber er hat seine Zeichnungen nach Hause gebracht, nicht zu seiner Lehrerin in die Schule. Ach, das läuft doch auf selbe hinaus. Also, ich sag dir, Pat hat uns mindestens 20 Minuten lang einen Vortrag gehalten über das, was Kinder zeichnen. Ja, wie der Hund die Katze frisst, wie sie selbst dem Schwesterchen den Bauch aufschlitzen und so. Ja, das soll sogar sehr gut und wichtig sein, wenn sie ihre Schuld- und Hassgefühle auf diese Weise abreagieren. Mhm. Ja. Mhm. Also, er hat nicht gemeint, dass bei dem begabten kleinen Edgar Allan etwas Besonderes dahinter steckt. Ja? Nein, er hat gesagt, dass er sich ein völlig normales Kind. Im Übrigen, auch böse Träume könnten derartiges auslösen. Ja, aber warum hat er böse Träume? Was ist die Ursache? Na, hör mal, hast du keine? Zum Beispiel nach einem Tag in dieser grässlichen Schule? Also, Zeichnung Nummer 1 war Hinterhof mit gefüllter Mülltonne, Hackstocksäge und Beil. Zeichnung Nummer 2, gleiches Sujet, nur mit inzwischen geleerter Tonne, einem Stapel Kisten oder Kästchen an der Mauer und Daddy mit großer Schürze in der Mitte. Zeichnung Nummer 3, Daddy bringt in der Küche Mami um. Hören Sie doch auf, Inspektor. Ich finde, es hat keinen Zweck, die Augen zu verschließen, Mrs. Spencer. Das bringt uns nicht weiter. Diese 3 wurden Ihnen also in die Schule gebracht. Wann? In der 2. Woche nach Schulbeginn. Die 1. am Montag, die 2. und 3. zusammen am Mittwoch. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Der Müll wird in diesem Viertel jeweils dienstags abgeholt. Das heißt? Dass er Kapitel 2, Hof mit leerer Mülltonne, Kisten und Daddy, am Dienstagnachmittag zu Papier gebracht hat. Und dies hier, auf Zeichnung 3, gleich danach, am Dienstagabend oder Nacht passiert ist. Wann hat er Ihnen die hier gebracht? Hier, die Nummer 4. Schrecklich, nicht? Haben Sie Ihrem Mann auch diese Zeichnung gezeigt? Ja, und sie hat uns sehr alarmiert, auch wenn wir versucht haben, unsere wachsende Erregung im Zaum zu halten. Wie die Illustration eines Grimmschen Märchens. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Gibt es so eine Grimm-Geschichte? So grausame nicht. Was wohl in diesen verdammten Kästen ist? Sehen eigentlich mehr wie Kübel aus. Eckige Kübel, mehrere, ich hab's. Erinnerst du dich an den viereckigen blauen Kunststoffbehälter, in dem der Metzger uns damals das Fleisch und die Wurst für die Grillparty geliefert hat? Mit den seitlichen Löchern? Die wir später als Boomkasten benutzt haben, ja. Solche sind's. Metzger haben solche. Dann wäre Daddy also ein Metzger. Der hier etwas höchst Makabres tut. Doch jetzt nicht mehr im Hof und auch nicht mehr in der Küche. Dein kleiner Edgar Allan bringt es erstaunlich gut fertig, den jeweiligen Ort festzuhalten. Das muss man ihm lassen. Und das soll wohl ein Kellerraum sein auf diesem Bild. Ja, ein Keller oder eine Garage. Dann würdest du sowas von deinen Nachbarn tun, Mary? Solche Späße treibt man nur im Verborgenen. Und dieses Mal hat der Kleine durch Schlüsselloch geschaut, wenn du mich fragst. Schlüsselloch, weiß nicht. Na, dann durch einen Türspalt, ein Loch in der Wand oder so. Und eins steht für mich felsenfest. Der Junge zeichnet keine Märchen, er zeichnet, was er sieht. Und sehen konnte nur einen Behälter. Einen und einen halben. Mit all diesen Vieh... Ja. Säuberlich. Zerlegt und aufeinander geschichtet. Das muss ein Metzger sein, Mary. Das war somit die 4. Zeichnung, die Sie am Donnerstag bekommen haben. Ja. Am Donnerstag dieser Woche. Ja. Alle sind also innerhalb von 5 Tagen gekommen. Ja, Inspektor. Und Sie haben nichts unternommen. Nein, das heißt ja, doch, ja. Ja, doch, ja, was? Also nach dem 3. Bild fing ich schon an, mich vor dem nächsten Morgen zu fürchten, kommt er wieder mit so einer Zeichnung an. Und da habe ich beschlossen, einfach... Ja, reden Sie weiter. Am Mittwochabend habe ich die Bilder, die ersten 3, in meine Handtasche getan und bin hingefahren zu ihm. Zu seiner Adresse? Ja. War zwar nicht ganz klar, was ich dort eigentlich wollte, und ich dachte auch nicht, dass von den Eltern viel Hilfe zu erhoffen wäre, wenn ich ihnen die Zeichnung zeigen würde, aber jedenfalls, ich bin hingefahren, habe die Straße und das Haus auch gefunden. Das liegt in der... Kenn ich, ja, ich kenne es. Ach so, ja. Naja, ich bin dann ausgestiegen, habe den Wagen stehen lassen. Auf der Straße haben Kinder gespielt, ein paar davon kannte ich sogar, aber Sammy war nicht dabei. Das hatte ich allerdings auch nicht erwartet. Warum nicht? Ich habe ihm doch gesagt, Inspektor, er hat sich immer abseits gehalten, hat zugesehen, aber nicht mitgespielt. Vor den Fenstern an seinem Haus waren die Vorhänge zugezogen, man konnte nirgends hineinsehen. Versucht haben Sie es aber? Nee, ja, es schien witzlos, einfach so wieder wegzufahren, nicht? Die Tür war verschlossen, die Klingel funktionierte nicht. Klopfer gab es keinen. Also sind Sie nach hinten gegangen? Um die Ecke zur Seitentür. Die scheint in einen Laden zu führen, aber da hatte ich auch kein Glück und alles wirkte öde und verlassen. Ja, fast unheimlich, verstehen Sie? Nur zu gut. Ich habe ein paar Mal an beide Türen geklopft und dann versucht, in eines der Fenster zu sehen. Die Küche vermutlich. Da hingen Plastikvorhänge. Aber die waren auch zu? Ja. Fest zugezogen, kein Spalt offen. Standen Milchflaschen vor der Tür? Nein, weder vor der einen noch vor der anderen. Irgendwas im Briefkasten? Nichts, nicht mal Reklame. Schließlich bin ich nach hinten gegangen. Und? Sie wissen doch schon alles, Inspektor, oder? Jetzt. Ja, jetzt. Aber erzählen Sie es mir trotzdem. Also, es gibt da einen Hinterhof mit einer Mauer rundum. In der Mauer ist eine Tür, aber die war auch verschlossen. Aber da lag eine Bierkiste und die habe ich mir geholt, bin draufgestiegen, um über die Mauer zu sehen. Die Mülltonne war leer. Der Deckel lag daneben. In der einen Ecke stand ein Hackstock, alt, bestimmt schon lange in Gebrauch. Aber er sah sehr sauber aus, frisch gewaschen und gebürstet. Und sonst? Ich meine, sonst haben Sie nichts gesehen? Nein, nichts, nein. Nur den leeren Hof. Ja, und ehrlich gesagt, er sah aus wie alle diese Hinterhöfe. Na schön. Nachdem Sie Ihre Neugier gestillt hatten, was haben Sie dann getan? Sind Sie nach Haus gefahren? Nein, ich habe noch die Kinder auf der Straße gefragt, ob sie Sammy gesehen hätten. Sammy heißt der Junge. Ich weiß. Aber die haben erst gar nicht kapiert, wen ich meinte, erst als ich auf das Haus gedeutet habe. Der Dummi heißt er nämlich in der Nachbarschaft. Was ihm wohl nicht viel ausgemacht hat. Nein. Sie meinten dann, die seien vielleicht weg. Weg? Wann? Wohin? Ja, das wussten sie nicht. Es interessierte sie auch gar nicht. Tja, warum auch? Die Leute kommen und verschwinden dort über Nacht. Vermutlich. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Und haben ihrem Mann nicht erzählt, dass sie dort waren? Nein. Warum nicht? Ach Gott, ich dachte, ich darf nicht hysterisch werden. Sallys Freund, der Psychologe, hat ja gesagt, dass Kinder oft grausame Dinge zeichnen. Und was hatte ich schon in der Hand? So gut wie nichts. Nichts? Bestimmt nicht genug. Wollt mich ja nicht lächerlich machen. Wann haben Sie Ihrem Mann dann von Ihrem Ausflug erzählt? Gestern, Freitagabend. Am Donnerstag habe ich ihm nur das vierte Bild gezeigt. Mit den 1,5 Kübeln samt Inhalt. Ja. Ja, Freitagmorgen kam Sammy zu spät zur Schule. Ich hatte schon Ausschau nach ihm gehalten, immer wieder zum Fenster hinausgesehen. Er hatte nämlich die Angewohnheit, vom Tor her nie quer über den Schulhof, sondern außen herum, am Gitter entlang, aufs Haus zuzugehen. In der Klasse setzte er sich dann sofort auf seinen Platz, zog seinen Pullover aus und legte ihn sauber zusammengelegt auf seine Schultasche. Aha, eine Schultasche hatte er also. Naja, so eine Tragtasche aus Plastik. Wie man sie bei größeren Einkäufen vom Metzger bekommt. Hat er nach dem ersten Tag etwas zu essen mitgebracht? Ja, meistens. Frikadellen oder Würstchen. Warum sollte der Vater also nicht Metzger sein? Tja, warum nicht? Alles deutete doch darauf hin. Jeden Tag kamen neue Hinweise. Nebenbei. Ist bei der Schulanmeldung denn nicht ein Formular auszufüllen, auf dem auch nach den Eltern und ihrem Beruf gefragt Doch. Wird? Da ist aber als Elternteil nur die Mutter eingetragen. Alleinstehend, ledig, ohne Beruf. Nur, dass sie eben mit einem Metzger zusammenzuleben ja, schien. Ja, aber viele ledige Mütter leben nicht allein. Sicher. Doch zurück zum Freitag, Mrs. Spencer. Freitag, ja. Sammy kam, aber zu spät. Und ohne seine Plastiktasche. Und somit ohne sein Schulbrot? Ja. Wenn er etwas mitbrachte, wurde der Plastikbeutel immer sorgfältig zusammengefaltet und unter den Stuhl gelegt, Pullover obendrauf. Die Zeichnungen hatte er immer in der Hosentasche und wenn alles dann soweit war, zog er sie hervor, kam damit nach vorn zu meinem Pult und überreichte sie mir. Zusammengefaltet? Ja, viermal. Immer viermal. Und das hier war also die letzte Zeichnung? Ja. Und sogar dann haben Sie doch immer nichts getan. Nein. Und als er Ihnen das hier gegeben hat, das letzte Bild. Nein, ich habe mich nur bedankt und es in meiner Rocktasche gesteckt. So haben Sie es immer gemacht? Nein. Manchmal habe ich es auch auseinandergefaltet und kurz angesehen. Ich meine, Sie erwarten ja, dass man Sie lobt, Ihnen sagt, es sei schön, aber wahrscheinlich wollte ich einfach nicht wissen, mit was er da wieder kam. Allerdings diesmal ist er stehen geblieben. Hat mich weiter angesehen und noch etwas in seinen Taschen gesucht. Ich habe ihn angelächelt, habe auf seinen Platz gedeutet, habe ihm gesagt, er soll sich wieder setzen, aber es hat nichts genützt. Er sah mich nur an und suchte und suchte. Nach einer weiteren Zeichnung? Keine Ahnung. Er schien beunruhigt zu sein, drehte immer wieder seine Taschen um, schaute dann auf meine Tasche. Ich musste das Blatt schließlich wieder hervorziehen und ansehen. Mein Gott. Hör mal, Mary, weißt du, wo der Kleine wohnt? Ja. Was meinst du, wir fahren hin? Oh, komm, Bob ist... Du kannst ja sagen, dass du seine Lehrerin bist und einmal mit den Eltern sprechen und von ihnen wissen möchtest, warum er so scheu ist, warum kein Wort aus ihm rauszukriegen ist. Da würde dir Sorgen machen. Das hat doch keinen Sinn. Ich bin ja schon dort gewesen. Da ist niemand. Was? Ja, vorgestern Abend bin ich dort gewesen. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Frag mich bitte nicht. Aber wenn niemand da war, wo hat er denn die beiden letzten Nächte verbracht? Was weiß ich? Vielleicht sind sie gerade mal weggegangen. Vielleicht arbeiten sie beide auch. Wahrscheinlich sogar. Das müssen wir rauskriegen. Was denn jetzt noch? Ich finde ja. Los, komm. Nirgends Licht. Fragen wir die Nachbarn. Vielleicht ist er dort. Ja, okay. Du nimmst die Seite, ich die andere. Es sind ja nicht viele Häuser. Komm, klappern wir sie ab. Das haben wir dann auch getan, in der Nachbarschaft nach Sam gefragt. Dem Dummi. Niemand wusste etwas. Nur, dass der Vater die Metzgerei hatte. Aber erst seit ein paar Monaten und dass er alleine arbeitete, ohne Angestellte. Ein Metzger kann nicht ohne Hilfe arbeiten. Nachmittags sei manchmal jemand zum Saubermachen gekommen. Naja. Und so haben Sie dann alles erfahren, was es zu erfahren gab. Die Sache ist nur die, dass wir es schneller hätten erledigen können und dann vielleicht noch rechtzeitig dort gewesen wären. Haben Sie auch nach der Mutter gefragt? Ja, aber da schlossen sich die Münder. Nicht zu verwundern, sie wird nicht die Einzige gewesen sein in der Straße, da hält man zusammen. Mit Unterstützung und Kindergeld ist es nämlich aus, wenn amtlich bekannt wird, dass die Betreffende mit einem Mann zusammenlebt. Haben Sie feststellen können, wie lange sie dort gelebt hat? Mit dem Mann? Nein. Und Sammy war nie in einem Kindergarten gewesen. Unsere Unterlagen über die frühere Zeit waren also dünn. Er ist einfach 5 Jahre alt geworden und dann aufgetaucht. In der Schule, meine ich. Und nachdem Sie sich in der Straße durchgefragt und die Leute alarmiert hatten, haben Sie was getan? Das habe ich Ihnen doch alles schon gesagt. Ich brauche es noch einmal für das Protokoll. Wir haben die leere Bierkiste geholt und sind über die Mauer gestiegen in den Hof. Und was haben Sie da entdeckt? Es war alles wie bei meinem ersten Besuch 2 Tage zuvor, nur in der Mülltonne. Da fanden wir das. Und was ist das? Da Das sehen Sie doch, Inspektor. Beschreiben Sie es bitte. Eine Zeichnung. Verkohlt. Fast verbrannt. Und was ist auf der Zeichnung noch zu sehen? Eine Hand. Ist das alles? Sonst nichts, der Rest ist verbrannt. Was für eine Hand? Nun, eine Hand eben. Ohne Arm? Ohne Arm. Wie würden Sie so eine Hand definieren? Abgehackt. Danke, Mrs. Spencer. Wo haben Sie die Zeichnung gefunden, sagten Sie? In der Tonne. Und sonst war nichts in der Tonne, nur das verkohlte Stück Papier? Doch, da war noch etwas. Ja? Eine Tragtasche aus Plastik und ein Pullover. Kamen Ihnen die Dinge bekannt vor? Es war Samis Pullover und seine Schultasche. Der Pullover hatte ein Loch unter dem Arm. In welchem Zustand befanden sich die Sachen? Auch sie waren halb verkohlt. Allem Anschein nach hatte man sie verbrennen wollen. Es roch noch nach Petroleum. Aber wieso waren sie dann nur halb verkohlt? Am frühen Abend hat es sehr geregnet. Ach ja. Und? Bob und ich hatten den Eindruck, dass jemand sie angezündet, aber nicht abgewartet hatte, bis sie tatsächlich verbrannt waren. Sicher hat er gedacht, dass mit so viel Petroleum unten in der Tonne stand ja noch eine ganze Lache. Aber die Tonne war ja offen und es war ein Platzregen gewesen. Und was haben Sie daraus geschlossen? Dass etwas passiert sein musste. Was? Wem? Sammy. Wann? In den wenigen Stunden, nachdem er die Schule verlassen und... Ja? Dem Zeitpunkt, an dem wir die Sachen gefunden hatten. Also etwa wann? Es müsste vor dem Regen gewesen sein. Also gegen 4 ungefähr. 16 Uhr. Sie sind also über die Mauer geklettert, haben den Inhalt der Mülltonne untersucht und dort in halb verkohltem Zustand eine Zeichnung, eine Plastiktragtasche und einen Pullover gefunden, welche Ihrer Ansicht nach Samuel Ponsonby gehörten. Richtig? Ja. Und dann dachten Sie also, dass ihm etwas passiert sein müsse. Was wohl? Was weiß ich? Sie sind doch der Detektiv. Wenn Sie sich etwas früher, nur einen Tag früher daran erinnert hätten, dann hätte nicht diese doppelte Tragödie stattgefunden. Eine hätte schon gereicht, nicht? Wann, glauben Sie, hat er die Zeichnung hier, die halb verkohlte, gemacht? Am Donnerstagabend, nehme ich an. Er muss sie aus der Tasche verloren haben, irgendwo im Haus, bevor er am Freitag zur Schule ging. Aber Sie haben gesagt, das Haus war leer bei Ihrem ersten Besuch. Ja, aber vielleicht war doch noch jemand da. Er muss ja auch dort geschlafen haben und am Freitag nach der Schule wieder dorthin zurückgegangen sein. Wie hätten wir denn sonst das in der Tonne finden können? So ist es. Und ganz, jetzt sag ich mal ganz sicher, war es auch die 6. Zeichnung, die er so verzweifelt suchte, als er mir Nummer 5 übergab. Und warum wollte die jemand verbrennen? Um sie verschwinden zu lassen, ein für alle Mal. Die Tasche, der Pullover? Aus dem gleichen Grund. Aber wir haben sie gefunden. Wir sind zu Ihnen gekommen. Wir haben sie Ihnen gebracht, Inspektor. Ja, ja. Wollen Sie Näheres wissen? Nein. Sie werden das aus der Zeitung erfahren, Mrs. Spencer. Oder im Fernsehen. Ist tot, ja? Sammy ist tot? Auf der Zeichnung, die Sie gestern mit nach Hause genommen haben, hat er den Ort skizziert, an dem er jetzt ist. Gestern? Hm. Am Freitag. Er hat sie Ihnen um 8.30 Uhr gestern Morgen gegeben und Sie haben sie uns dann um 21 Uhr abends gebracht. Was ist darauf zu sehen? Eine große, schwere Tür mit einem merkwürdigen Griff. Und? Sie ist nur halb offen. Muss ein gutes Stück entfernt davon gestanden haben. Man sieht nur einen schmalen Ausschnitt. Aber immerhin, man sieht, was hinter der Tür ist. Er hat es gezeichnet. Eine dicke Stange. Aus Metall. Wahrscheinlich parallel zur Rückwand. Und? Haken. Und an den Haken? Fleisch. Fleischstücke. Was hat er also hier skizziert, Mrs. Spencer? Das haben Sie doch sicher erkannt. einen Tiefkühlraum. Den Tiefkühlraum eines Metzgers. Ja. Und zwar mit erstaunlicher Akribie. Natürlich, wenn man um sein Leben zeichnet. Wir wissen übrigens, woher er die Holzkohle hatte. Ja? Wir haben uns nämlich Zutritt zum Haus verschafft. Es war sehr schmutzig und verwahrlost, ein einziges Durcheinander. Ihr kleiner Sam muss ziemlich verkommen ausgesehen haben. Er hat sich immer sehr sauber gehalten. Hat sich stets die Hände gewaschen, seine Dinge ordentlich zusammengelegt. Im Wohnzimmer gibt's einen Kamin für Holzfeuerung. Aha. Und das Papier? Hat er aus dem Laden stibitzt. Ihr Mann hatte ganz recht. Oh, hätte ich doch nur gewusst, hätte ich doch nur Bescheid gewusst. Wir wussten Bescheid. Dann hätte ich die Zeichnungen ganz anders richtig gedeutet. Tja. Wenn Zeichen das einzige Mittel ist, sich mitzuteilen, erzählt jedes Bild eine Geschichte. Nicht wahr, Mrs. Spencer? Allerdings. Naja, wie gesagt, wir wussten Bescheid. Und wenn Sie zu uns gekommen wir wären... Wir sind zu Ihnen gekommen. Früher, meine ich. Sie hatten recht. Es war ein ganz normales Kind, das heißt von Geburt. Aber als Sammy zu Ihnen kam, war sein Gehör bereits so schlecht, dass man die Hoffnung auf Besserung aufgegeben hatte. Was auch erklärt, warum er nicht sprechen wollte. Er wusste ja, dass er die Antwort nicht hören konnte. Deshalb der unverwandte Blick, mit dem er an meinen Lippen hing. Höchstwahrscheinlich. Der letzte Eintrag in unserem Register besagt, dass er im Alter von 3 Jahren längere Zeit im Krankenhaus lag. Moment. Vernachlässigte Infektion, eitrige Mittelohrentzündung, Trommelfell, Durchbruch in beiden Ohren. Steht was hier. Was denn? Sie hatten sie im Polizeiregister? Seine Mutter. Eine Prostituierte. Sie waren es bekannt. Und daher auch Sammy. Wenn Sie früher zu uns gekommen wären, wir hätten uns die Sache schon zusammengereimt. Wir wussten, wie alt er ist und dass er zeichnet. Und Nutten mit schwerhörigen kleinen Jungen, die zeichnen, gehen nicht dutzendweise hier auf den Strich. Aber warum hat sie ihn bei sich behalten? Nur wegen der Unterstützung, der Kinderzulage. Jede Woche Geld zu kriegen, für das man keinen Finger zu rühren braucht, ist doch nicht schlecht. Sie ist auch tot, ja? Oh ja. Er hat Ihnen ja Bericht erstattet. Ja. Tag für Tag. Der Mann hat sie erschlagen, zerstückelt, verpackt und in den Tiefkühlraum geschafft, den außer ihm niemand betreten hat. Es wäre leicht gewesen, sie nach und nach von dort aus verschwinden zu lassen. Bitte hören Sie auf. Jedenfalls, dort haben wir sie gefunden. Warum aber? Warum hat er es getan? Das müssen wir ihn fragen, wenn wir ihn gefunden haben. Es wird schon Gründe gegeben haben. Gründe gibt's immer. Und warum, Sammy? Wenn Sie mich fragen, er war nicht allzu vorsichtig, dieser Schlechter. Schon nicht bei seinen Vorbereitungen. Hat wohl gedacht, der taubstumme Kleine würde noch nicht kapieren. Er hat ihn sicher aus dem Haus geschickt. Oder oben in seinem Zimmer eingeschlossen. Und den Mord selbst hat er zweifellos spät in der Nacht begangen, als er annehmen konnte, dass das Kind schon längst schlief. Er hatte nur nicht gedacht, dass Sammy wache Augen hatte und zeichnen konnte. Tja, das konnte er. Er hat gezeichnet und gezeichnet, was er gesehen hat. Und wie. Wir haben ganze Stöße von Zeichnungen unter seinem Bett gefunden. Wenn ich die mal sehen könnte? Vielleicht später, wenn alles vorbei ist. Aber mit seiner letzten Zeichnung... Der hier hat er sich selbst sein Todesurteil ausgestellt. Sie meinen... Als der Mann das verlorene Blatt fand, wurde ihm klar, dass ein Kind, das so zeichnen konnte, zu gefährlich war für ihn. Zumal er sich auf diesem Bild selbst wiedererkannt hat. Der Mörder sieht tatsächlich so aus. Und deshalb hat er Sammy... Ja. Wie seine Mutter... Nicht ganz so. Er hat ihn nur erschlagen und im Tiefkühlraum versteckt unter einem Stapel von Konserven. Und den Pullover und die Taschen, das Bild, in die Tonne gesteckt und angezündet. Und dann hat er sich aus dem Staub gemacht. Wer hätte Sammy in den nächsten Tagen schon vermisst? Sie haben ja selbst gesagt, die Grippe geht um. Der stumme Mund von Alwin McRae mit Cornelia Froboess als Mary, Hermann Lause als Bob, Gerlinde Locker als Sally und Raul Wolfgang Schnell als Inspektor Prentice. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Iris Hartmann, Regie Andreas Weber-Schäfer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1982.